Doch nicht Thailand von Panama City. Diese Republik hier kann ja was nicht. Denn willkommen hier im Honorarkonsulat Panama, wir sind immer am Start. Mit Luxushotel in seiner Traumurlaub. Das hier ist die Wirklichkeit und gar kein Traum. Ein Blick auf die Skyline von Panama City. Diese Republik hier kann ja was nicht. Durch das Kinderbuch von Janosch, oh wie schön ist Panama, kennt man die Republik, wo schon viele andere waren. Ein Tourismusziel für dieses Jahrtausend, wo sie heute sicher gar keine Angst haben brauchen. Es gibt die Regierungsspitze, diplomatische Vertretungen in Deutschland, Österreich und in Tschechien. Honorarkonsulate und die deutsche Botschaft in Panama, was jeden hier froh macht. Auch Regenwald-Expeditionen kann man unternehmen, gehen sie, probieren sie einfach 100 Wege. Tauchen, surfen oder Hochseefischen, Kultur und Freizeit lohnen sich. Ein tropisches Klima herrscht das ganze Jahr, doch die Niederschläge sind in der Regel hoch. Panama ist das Bindeglied zwischen Süd- und Mittelamerika, wo die Sonne blüht. Ein Blick auf die Skyline von Panama City. Diese Republik hier kann ja was nicht. Willkommen hier im Honorarkonsulat Panama, wir sind immer am Start. Mit Luxushotel in seiner Traumurlaub. Das hier ist die Wirklichkeit und gar kein Traum. Ein Blick auf die Skyline von Panama City. Diese Republik hier kann ja was nicht. Die Republik profitiert von der Freihandelszone Kolon, und das ist nicht ohne. Vorhanden ist ein internationaler Flughafen. Man kann von dort aus wirklich überall starten. Für die Ansiedlung von Wirtschaft und Industrie ist die geografische Lage perfekt wie noch nie. Trotz des tropischen Klimas bleibt Panama verschont, auf Naturkatastrophen betont. Der Ruf der Banken und dem Gesundheitswesen genießt internationales Niveau, kann man lesen. Weiße Sandstrände und Korallenriffe, durch den Kanal kommen über 14.000 Schiffe. Tropische Wälder und ein super Straßennetz und noch viele schöne Sachen hat die Republik im Besitz. Viele multinationale Firmen haben ihren Sitz in Panama, weil es dort am schönsten ist. Ein Blick auf die Skyline von Panama City. Diese Republik hier kann ja was nicht. Willkommen hier im Honorarkonsulat Panama, wir sind immer am Start. Mit Luxushotel in seiner Traumurlaub. Das hier ist die Wirklichkeit und gar kein Traum. Ein Blick auf die Skyline von